Also Stadtarchivarin in Hampelkum wurde ich erst 1975 und blieb es bis zur Pensionsgrenze mit 65 Jahren. Vier andere Beschäftigungen als Angestellte gingen voraus. Den höchsten Punkt erreichte ich zuerst im Hohen Polizeiturm in Hamm an der Hohe Straße, dienstverpflichtet gegen Kriegsende als Luftschutzpolizeiangestellte. Die längste Dauer, nämlich 20 Jahre, nahm das Angestelltenverhältnis im Buchhandel, in der Buchhandlung Dabelow in der Weststraße ein. Dann folgte die Diplombibliothekarin ohne jegliche Fachausbildung und ohne Diplom in der Stadtbücherei. Und schließlich wurde ich Stadtarchivarin mit den gleichen Negativprädikaten. Ich war eben einheimisch. Es sind jetzt fast 20 Jahre her, seit Hamm, 40 Jahre her, seit Hamm Großstadt wurde. Damals suchte man nach einem Standort für die Vereinigten Archive, Amtsarchiv Pelkum und Rhinern, die Stadtarchive Bockum-Höfel und Heessen und Hamm. Dass der Kernstadt existierte nicht mehr. Es war als einziges in Westfalen ohne Rest dem Bombenkrieg zum Opfer gefallen. Obdach fand das Großstadtarchiv im alten Amtshaus Pelkum, zusammengeführt und betreut von zwei weiblichen Angestellten, die auf die 50 zugingen. Seiteneinsteigerinnen ohne Fachkenntnisse in der vorgesetzten Behörde in Münster rang man die Hände. Aber später gaben sie in Münster zu, dass Fachkräfte in Hamm auch nicht viel etwas anderes hätten tun können, als wir getan haben. Nämlich Bilder sammeln, Leute ins Gespräch ziehen und das Interesse für die frühere Hammergeschichte wecken. Heute findet man das Großstadtarchiv im Technischen Rathaus. Wenn ich meine einstige Arbeitsstätte im Oberstock über dem Hochparterre betrete in Pelkum, dann kann ich nur sagen, es fallen mir merkwürdigerweise zwei Überschwemmungen ein.